Abschnitt 16 aus die Onyxschale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyxschale von Victor Aboutin. Rat an den Schriftsteller. Du solltest nur seltene und heimliche Worte schreiben. Du solltest in den Schatzkammern der Sprache Worte suchen, die noch nie in einer Zeitung und in keinem Uhlsteinbuche je gestanden haben. Worte, die den verlorenen Duft der Einsamkeit haben. Worte, die fremd sind und wie Orchideen an den Wurzelstöcken der ewigen Wälder. Alte, verschollene Worte aus den staubigen Kanzleien, wo umständliche Städtekroniken Schweinsledern stehen und von den Wänden die Bilder toter Oberkirchenräte zusehen. Schmieden sollst du dir selbst deine Worte, biegsame, schwirrende Worte wie Stahlklingen, die züngelnd fest ins Herz der Dinge stoßen. Ende von Abschnitt 16.